Andere Länder sind uns da weit voraus. In Skandinavien, Finnland und Estland können Menschen Verwaltungsdienstleistungen problemlos online bezahlen. Der Schlüssel ist stets, dass der Staat den Softwarebaustein bezahlen zur Verfügung stellt und auch für verbindlich erklären kann. Das vereinfacht die Nutzung behördlicher Webseiten extrem, weil die Bezahlfunktion immer gleich aussieht und funktioniert. Großbritannien etwa stellt mit Gov UK Pay eine Bezahlfunktion für Behördensoftware zur Verfügung, über die jede öffentliche Einrichtung Zahlungen auf diversen Wegen entgegennehmen und sogar erstatten kann. Zwar gibt es mit ePayBL auch in Deutschland im Prinzip ein solches System, aber durchschlagenden Erfolg hat es noch nicht. Vor gut 10 Jahren hat es der Freistaat Sachsen zusammen mit dem Bund entwickelt, um Gebühren für Parktickets und Bußgelder bargeldlos einzuziehen. Inzwischen beteiligten sich daran 10 Bundesländer. ePayBL ist zu einer Plattform geworden, mit der öffentliche Stellen gängige Bezahlmethoden wie PayPal, GiroPay oder Kreditkarte mit einer Online-Bezahlfunktion auf ihrer Website verknüpfen können. Doch das Angebot wirkt auf EntwicklerInnen nicht besonders anziehend. Wer die Bezahlfunktion in seine Behördensoftware einbauen will, muss sich durch eine karge Website klicken, um herauszufinden, dass online keinerlei Dokumentation verfügbar ist. Wer wissen will, wie er die an sich wohl funktionierende Bezahlmöglichkeit ePayBL in eine eigene Anwendung einbauen kann, soll bitte Kontakt mit der Geschäftsstelle im Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste aufnehmen und sein Anliegen beschreiben. Viel mehr Barrieren kann man kaum errichten. Standards. Was ein Standard ist und wie wertvoll er für technische Entwicklungen ist, lässt sich am besten anhand der E-Mail erklären. Wie eine E-Mail als Datei aussieht, ist standardisiert. Wie an eine E-Mail eine Datei angehängt wird, ist standardisiert. Wie eine E-Mail verschickt wird, ist standardisiert. Deswegen gibt es zwar unzählige Programme, mit denen wir unsere Mailflut bewältigen können, dennoch können alle von ihnen miteinander sprechen. Denn wer immer ein E-Mail-Programm anbieten will, weiß genau, welche Standards er befolgen muss, damit alles funktioniert. Für AnwenderInnen bedeutet das, wenn mir mein Mail-Programm nicht mehr gefällt oder der Anbieter die Entwicklung einstellt, kann ich problemlos zu einem anderen Mail-Programm wechseln, weil eben alle dieselben Standards unterstützen. Solche Standards braucht es auch für die Verwaltung. Welches Format muss ein kommunaler Kassenbeleg haben? Wie genau sieht eine E-Akte aus? Nur mit solchen Standards kann die Verwaltung flüssig arbeiten, Software bei Bedarf wechseln und gleichzeitig für genug Wettbewerb unter den Anbietern sorgen. Natürlich gibt es schon viele Standards für die deutsche Verwaltung. Einige davon kann man sich auf der Webseite der Standardisierungsstelle COSIT anschauen. Es gibt jedoch mindestens 2 Probleme. Zum einen sind die Standards nicht immer miteinander kompatibel. So gibt es für E-Akten den X-Domea-Standard, der jedoch nicht kompatibel ist mit dem X-Justiz-Standard, der E-Akten in der Justiz definiert. Wenn das Verwaltungsgericht Berlin also eine E-Akte mit dem Bezirksamt Schöneberg austauschen will, geht das nicht so einfach. Das führt zum 2. Problem, das uns Maureen Heine, E-Government-Forscherin an der Uni Lübeck, so beschreibt. Die Standards sind eben nicht verbindlich. Programme für die Verwaltung können sie einsetzen, müssen das aber nicht unbedingt. Die Herstellerfirmen können stattdessen auch andere Formate verwenden. Es sind also bundesweite verbindliche Vorgaben erforderlich, an die sich alle halten müssen. Mit diesen Standards kann dann auch Wettbewerb stattfinden. Wer unbedingt seine eigene Software bauen will, kann das machen. Hauptsache, sie hält die Standards ein und kann deshalb mit jeder entsprechenden Software in Deutschland Daten austauschen. E-Akte. So wie auf Smartphones leicht Fotos und Texte von einer App in die andere geschoben werden können, müssen Daten schnell und einfach von Schreibtisch zu Schreibtisch und von Behörde zu Behörde wandern können. Das Stichwort hier lautet E-Akte. Was wahnsinnig neu klingt, ist im Kern das, was viele aus modernen, kollaborativen Online-Werkzeugen kennen. Menschen arbeiten gemeinsam an einem Text oder eben einer Akte, was letztlich auch nur eine strukturierte Sammlung von Dokumenten ist.